So rief Columbus vor Amerika und Land in Sicht. So rief mein Herz, als ich dich sah. Oh, oh, oh, das nennt man Liebe auf den ersten Blick. Ich freu mich so und ich zerspringe fast vor Glück. Land der Sehnsucht, wer dich je gesehen, muss verstehen, dass ich glücklich bin. Oh, Land in Sicht. So rief Columbus vor Amerika und Glück in Sicht. So rief ich heut, weil du bist da. Ich springe, springe fast